Bruderfeind, ein Hörspiel nach dem gleichnamigen Buch von Barry B. Longyear in der Bearbeitung von Hermann Motschach. Bei der Schlacht um einen eisigen, unbewohnten Planeten stürzten zwei gegnerische Astronauten ab. Sie waren Feinde und hassten sich. Jeder von ihnen hätte, allein auf sich gestellt, in dieser schockierend fremden Welt keine Chance gehabt. Aber der Kampf ums nackte Überleben zwang sie in eine Notgemeinschaft. Und so entwickelt sich bei ihnen, trotz aller Vorurteile und tief verwurzeltem Misstrauen, ganz allmählich zuerst Verständnis und dann Freundschaft. Und was ihr als nächstes auf dem Bildschirm sehen werdet, Leute, ist ein Prachtexemplar jener Rasse, die uns die Herrschaft über die Galaxis streitig macht. Bitte. Ein Drack. Zauberhaft. Was? Sieht aus wie vom Gilt befallen. Besonderes Merkmal, außer den dreifingerigen Händen, die Bulldozer-Nase, die diesen Kreaturen ihren Kosenamen eingebracht hat, nämlich... Krötenfresse! Rutsch! Dann noch etwas. Es betrifft ihren Geruch. Sie, wie soll ich mich dezent ausdrücken? Also, sie stinken wie eine ganze Farm voller Hängebauchspeicher. Apropos Hängebauch. Wir kommen jetzt zu einem ganz delikaten Punkt. Ihrer Vernährung. Die Draks sind nämlich androgyn. Also lasst euch nicht einfallen, einen von ihnen aufzufordern. Mach's dir selber, der ist imstande und tut's. Nein, Leute, wenn ihr einen Drak beleidigen wollt, merkt euch den Satz. Kista Shumin Shizumat. Kista Shumin Shizumat. Das ist ungefähr so, als ob man einem Brahman sagt, Buddha frisst Scheiße. Aber Leute, wozu sich mit Draks in Diskussion einlassen? Wenn man einen von ihnen begegnet, draußen im Einsatz, etwa im Orbit von Feirin Skier, was macht man mit ihm? Abknallen! Abknallen! Abknallen! Abknallen! Abknallen! Abknallen! Abknallen! Abknallen! Vergesst das nicht im Ernstfall. Ja, Treffer! Ich hab ihn erwischt! Jetzt rudelt ab in die unteren Schichten. Schnelle um auf planetarischen Einsatz. Durchstoße die Atmosphäre. Verdammt, wo ist die Krötenfresse hin? Dichte Wolkendecke. Sicht gleich null. Ah, da kommt er. Auf Abfangkurs. Nein, er ist ausgestiegen mit der Notkapsel. Die Maschine rast führerlos auf mich zu. Versuche auszuweichen. Verdammt! In meinen Augen bist das salzige Wasser. Ich wollte sie mir ausreiben und merkte, dass meine Hände gefesselt waren. Vor mir auf einem glatten schwarzen Felsblock hockte der Drak, den ich abgeschossen hatte, ehe mich sein Spacefighter rammte. Er musste mich am Strand aufgefischt haben. Hinter ihm am Hang konnte ich seine Rettungskapsel erkennen. Hey, Krötenfresse! Was soll der Quatsch mit den Fesseln? Irkman wa korum su! Bind mich los! Losbinden, sage ich! Verdammter gelber Kotzbrocken, du! Kista Yaumin Shizumat! Wa, Irkman! Irkman ist blöde Mickey Maus! Was? Fehlschuss, Krötenfresse. Auf Mickey Maus habe ich meinen Fahrenheit nicht geleistet. Ja, Spaß verstehst du ja offenbar, Krötenfresse. Komm, ein Grund mehr, mir das alberne Zeug abzunehmen. Fesseln hier, abnehmen, kapiert? Ne, Erik, Mann. Kosson, wa? Mit mir musst du schon Esper oder Englisch quasseln, Krötenfresse. Kos, wa, son, jeriba, si, gan. Kosson, wa? Ach so, ich heiße Devic. Kos, wa, son, Devic. Bill Devic. Das du, Devic. Du mich auch, du Drak. Das du. Das du. Das du, Devic, Kislode. Ach, aufstehen, ja, dann sagst du gleich. Was bitte sehr ist ein Kislode? Versteh, Kiss? Ja, versteh ich. Scheiße. Versteh, Lode? Lode, hier. Kopf. Eh, son, wa, Kiss, Lode. Scheiße, Kopf. Danke für die Blumen, du Drachen. Geld. No. Verdammter Kerl. Achtung, Flutwelle. Mach es, Jäger. Die Welle traf uns mit Wucht. Eine zweite, größere folgte. Jariba ließ ab von mir und sprintete den Hang hinauf, um seine Kapsel bergwärts zu rollen. Ich sprintete mit, denn ich begriff, die Kapsel enthielt Proviant und Outfit, stellte also unsere gemeinsame Überlebenschance dar. Jariba aber begriff, dass ich begriffen hatte. Hastig löste er meine Fesseln. Gemeinsam stemmten wir uns gegen die Kapsel und wuchteten sie höher. Oben keilten wir sie zwischen Felsblöcke. Dann ließen wir uns keuchend zu Boden fallen. Magas, Jena. Meine Worte, Bruder. Komm her, Stoba, David. Ach, spann ab, Jariba. Ich will mich doch bloß umsehen. Eine Insel, du, einwandfrei. Ungefähr 2 Kilometer im Durchmesser. Höchster Punkt... 80 Meter über Null. Da haben wir beide uns das entzückendste Plätzchen zum Krepieren ausgesucht auf diesem Himmelskörper. Kiss. Kiss. Fairin 4-4. Ja, Fairin 4. Der Planet hat nicht mal einen eigenen Namen. Ist aber wichtig genug, dass man dafür den Heldentod sterben soll. Kiss. Kiss. Ich immer so, Nasese. Nasese? Ach, die Kapsel. Hey, Kapsel. Ich immer so. Jariba, guck dir doch mal die Steine an. Hier, glatt. Magasiena. Wellen bis hier herauf, verstehst du? Nasese Masu nützt also herzlich wenig. Nee, David. Viga, ich he Nasese. Er zeigte mir, dass er um sein Nasese, seine Kapsel, einen Steinwall errichten wollte. Und da mir auch nichts Besseres einfiel, half ich ihm dabei. Die Tage auf Fairin 4 sind länger als alle, die ich auf vergleichbaren Planeten erlebt habe. Und wir brauchten 9 davon, bis der Ringsockel fertig war. Das Gestein hatte Ähnlichkeit mit Vulkanglas. Und da uns kein Bindemittel zur Verfügung stand, mussten wir die einzelnen Brocken an den Seiten flachklopfen. Eine Viechsarbeit. Aber sie ging voran, immerhin. Und wir kamen uns näher dabei. Und lernten uns zu verstehen und zu verständigen, immer besser mit der Zeit. Was hätten wir schließlich anderes tun sollen, als Sprachstudien zu treiben? Auge? Tuyo. Finger? Surat. Kopf? Lode. Kislode. Also, Tuyo. Auge. Surat. Finger. Lode. Kopf. Offenbar wird bei der Raumkämpferausbildung auf Draco besonderer Wert auf Sprachtalent gelegt. Jariba fasste unheimlich rasch auf und war bald in der Lage, sich ganz manierlich mit mir auf Englisch zu verständigen, während es mit meinem Drack, zumindest anfangs, schwer haperte. An 2 von 3 Tagen regnete es. Wir spannten eine Plastikplane und bohrten an der tiefsten Stelle ein Loch hinein. So hatten wir immer Süßwasser und saßen doch halbwegs im Trocknen. Am 10. Tag reichte uns der Ringwall bis an die Hüften und wir fanden, er sei nun hoch genug. Tja, Jerry, soweit wären wir. Und was jetzt? Warten, was sonst, Vielleicht kommen Kereswell. Suchteams, wie? Wer es glaubt, vielleicht ist der Krieg längst vorbei. Oh Mann, jetzt eine anständige Zentralheizung, Klamotten aus weichem Stoff und unter Menschen sein. Die kleine Schwarze auf der Tanzparty nach dem Spacefighter-Lehrgang. Wie hieß die doch? Doris oder Dolores? Stattdessen hockt man hier auf einer nassen, kalten Insel, dazu noch mit dem Androgynen. Es? Wen du redest, David? Ach, mit niemand. Es war niemand. Ja, eben niemand. Nemo, Nitko. Ninguno. Hm? Ach, kein Schwein. Nicht verstehe, David. Ich red mit mir selbst. Mit mir kapier's endlich, Krötenvisage. Komm, was ist? Fressen wir noch ein paar von den komischen Schnecken, die ich unten aus dem Uferschlamm gebuddelt habe? Sehen schön fett aus. Orange. Schnecken, essen, keine Lust? Essen. Jerry, deine Rationsriegel schmecken soweit ganz gut. Ungefähr so wie Hering mit Käse. Aber sie reichen nicht ewig. Nein. Gar nicht schlecht, komm, probier doch mal. Nee, Davidsch. Nie essen, vorher weggeholt. Keres will mich suchen, finden, wegholen. Ich jetzt schlafen. Du nicht mehr reden mit kein Schwein, Davidsch, ne? Ja, von mir aus, hau dich hin. Deine Eltern hätten sich auch besser nicht kennengelernt. Ach? Ach Quatsch, entschuldige, du hast ja keine. Vielmehr... Ach, Kiss. Der nächste Morgen kam glasklar herauf. Ich entdeckte am Horizont eine lange, schmale, schwarze Trennlinie. Festland? Und wenn ja, wie konnten wir dorthin kommen? Mit deinem Nasisee, Jerry. Das Ding kann doch schwimmen. Nee, David. Gefährlich. Gefährlicher als hierbleiben? Bald weggeholt, ne? Jerry, das glaubst du doch alleine. Drüben mehr Land. Schutz vor Magaziener. Vielleicht Nahrung. Vielleicht nicht, ne? Und wie steuern, Nasisee? Wellen hoch. Land hoch, hoch. Brecher an Felsen. Tot. Ich sag ja nicht, dass kein Risiko dabei ist. Aber hierbleiben ist auch ein Risiko. Flutwellen hoch, hoch, hoch. Tot. Was dort drüben? Irgman, Stützpunkt, ne? Wir haben keine Stützpunkte auf Feirin 4. Nee, ich besser weiß. Was das? Ich hier finden das. Irgman Material. Hier sehen Schrift. Verdammt. Ja, aber das ist keine Zivilnummer, kein Militärcode. Wer weiß, wie lange das Ding hier schon rumliegt. Ist vielleicht der Rest einer Sonde. Neu das. Versteh. Rostfreier Stahl, das. Versteh. Ich bleiben. Nasisee bleiben. Du gehen, Davidsch. Bitte. In der Nacht kam schwerer Sturm auf. Meer hoch jetzt, Davidsch. Ja. Jede Menge Magaziener. Jerry, ja? Du benimmst dich albern wegen dem Metalldings, das weißt du. Möglich vielleicht. Drackflotte haben Irkman Schiffe. Beute. Metalldings möglich vielleicht von Draco. Also drüben Drackbasis möglich vielleicht? Möglich vielleicht. Also was ist? Versuchen wir es doch? Wir beide im Nasisee? Nee, David. Hör mal. Nee, nicht reden. David. Du, Nasisee nehmen. Halbe Essen hier lassen, ich bleiben. Was? Ist dir klar, dass dich hier keiner wegholt? Möglich vielleicht, Maul halte. Nehme, Nasisee, mich nicht brauchen. Bist du jetzt edel oder was? Du allein besser, ich dein Feind. Jerry, versteh, Einsamkeit, ganz allein sein. Versteh, du allein. Nasisee nehmen, ich bleiben. Eben nicht. Ich will, dass wir zusammengehen. Du Drack mögen, ich Mann, du mein Tod, Kisslode. Selber Kisslode. Okay, erledigt. Wir bleiben beide. David. Jerry. Magaziena. Hoch, hoch. Die Brecher kommen schon fast bis rauf. David, ich dir sagen, warum ich bleibe, ne? Von mir aus? Auch schwer zu sagen, wie Einsamkeit, David. Versteh. Tin? Tin? Tin. Kleines Ich. Kleines Drack, Tin. Du wirst Vater? Quatsch, Mutter. Nein, ich meine, du kriegst ein Kind. 2-0-0 in einer Reihe. Sehr wichtig. Versteh. Ach, du dickes Ei. Aber was hat das damit zu tun, dass du nicht aufs Festland willst? Ich vorher schon, Tin. Versteh. Tin, tot. ich verletzt in Sturz, na se see in Meer und stoßen tin tot. Und jetzt hast du Angst, dass das nochmal passiert. Hey. Sturm, wie, wie? Gut, aber der lässt ja auch mal nach, Jerry. Pass auf, verdammt! Ah! Festhalten, ja! Jerry! Festhalten! Oh, Tim! Wie, Tim? Plötzlich rollte eine riesige Brandungswelle auf uns zu, hob unsere Kapsel hoch und ließ sie gegen die Felsen prallen. Ich spürte noch, wie ich mit dem Schädel gegen die Wand knallte, dann wurde es schwarz um mich. Ich erwachte mit Fieber und Schüttelfrost. Jerry. Gut, Jerry. Gut, David. Ist alles gut? Ich qualm. Das ist ja Feuer. Hey, David. Feuer wir jetzt haben. Und Holz. Wo sind wir? Festland, David. Magasiena uns von Insel spülen. Mit Kapsel. Wind gut. Bringen uns hierher. Aber das muss doch Tage gedauert haben. Aha. 9 Tage, David. Ja, ich 9 Tage ohne Bewusstsein? 17. Hier, wir landen vor 8 Tage. 17? 17 Tage, das sind 4 Wochen auf Terra. Und in der ganzen Zeit hast du... Psst, du nicht reden, David. Hier. Essen. Vorsicht, heiß. Das riecht gut. Ist das Hühnersuppe? Von Tier wie Schnecke, aber viel, viel lang. Schlange? Möglich, vielleicht. Oh, das schmeckt ja fantastisch. Sogar gesalzen. Wahrscheinlich Halit. Ich danke, das reicht. Was ist mit deinem... mit Tin? Gut, David. Tin gut. Freut mich für euch beide, Jerry. 2 Tage später konnte ich aufstehen und mich ins Freie tasten. Die Höhle lag am Hang eines Hügels, umgeben von Buschwald, mit dem Blick auf die ferne, ewig zerwühlte See. Neben dem Eingang hatte Jerry Bar Holz aufgeschichtet. Die folgenden Wochen brachten viel Arbeit. Ein Nahrungsvorrat musste angelegt werden. Der Winter kündigte sich an. Wie wirst du dein Tin nennen, Jerry? Es hat schon einen Namen. Siehst du, die Jerry Bar-Linie weist 5 Namen auf. Ich heiße Shigan. Mein Erzeuger war Gotig. Vor Gotig kam Hesni, vor Hesni Thü und vor Thü Zamis. Mein Kind wird wieder Zamis heißen. Warum nur die 5 Namen? Bei uns kann jeder heißen, wie er will. Wie verloren ihr euch fühlen müsst. Woher stammst du, David? Ich meine, erinnerst du dich an deine Vorfahren? Na klar, an meine Eltern, an meine Großeltern, das heißt an meinen Großvater. Er hatte mit Landwirtschaft zu tun, irgendwie. Irgendwie. Und seine Eltern? Die sind aus Europa eingewandert. Nein, Moment, das war noch eine Generation früher, oder? Das weiß ich im Moment nicht. David, ich weiß die Geschichte meines Geschlechts auswendig über 199 Generationen. Bis zurück zu Jerry Bertu, dem Gründer der Familie. Wie wird man bei euch Gründer einer Familie, Jerry? Nur der Erstgeborene bleibt Träger der Hauptlinie. Die übrigen müssen ihre eigene Linie gründen. Aber warum nur die 5 Namen? Damit man sie sich leichter merken kann? Nein, sondern um ihnen Bedeutung zu verleihen. Mein Name war der von berühmten Kriegern, Gelehrten und Philosophen. Mein Tin wird den Namen von Wissenschaftlern, Lehrern und Forschern tragen. Man muss die Namen seines Geschlechts vor den Archiven zitieren, ehe man als volljährig gilt. Jerry, würdest du mir die Geschichte deiner Familie erzählen? Mit diesem Wunsch tust du mir große Ehre an, David. Ich stehe vor dir, ich, Shigan aus dem Geschlechte Jeriba, geboren aus Gotig, dem Musiker, Lehrer von Sinli, dem Nem, und Perawane, dem Tuskur, Gotig trat im Jahre 11.051 vor das Archiv und berichtete von seinem... Eine Reise durch 12.000 Jahre Geschichte. Erfasst als genau abgestecktes, lebendiges Kontinuum. Was hatte ich dagegen zu halten? Ich, Bill, vom Geschlechte David, stehe vor dir, geboren von der Hausfrau Nancy und gezeugt von Teddy, dem Maurerpolier, seinerseits gezeugt von Opa, der vermutlich irgendwas mit Landwirtschaft zu tun hatte und dessen Eltern oder Voreltern irgendwann aus Europa eingewandert waren und dann... Ja, und dann war der Film schon gerissen. Wir sprachen vom Krieg, fielen auch gelegentlich in unsere antrainierten Rollen zurück. Warum dringen die Irkmani in diesem Teil der Galaxis ein, Devitsch? Wir hatten 1000 Jahre Frieden, bevor ihr kamt. Was suchen die Drak hier? Wir hatten auch Frieden. Wir sind die traditionellen Besiedler dieser Planeten. Und was glaubst du, sind wir? Wir haben schon mehr als doppelt so viele Planeten besiedelt wie ihr. Eben. Ihr breitet euch aus wie eine Seuche. Wir wollen euch nicht hier haben. Wir sind aber mal da. Was wollt ihr dagegen tun? Kämpfen, Irkman. Ein andermal sprachen wir... Nun ja... Über weltanschauliche Fragen. Warum erzählst du eigentlich nie etwas über Shizuma, Jerry? Ist seine Lehre geheim? Nein. Aber wir verehren Shizuma so sehr, dass wir nicht über ihn sprechen. Jedenfalls nicht mit einem, der sagt, was du gesagt hast, damals am ersten Tag auf der Insel. Jerry, ich war außer mir. Das kannst du mir doch nicht nachtragen. Tu ich aber. Ändert es was, wenn ich mich entschuldige? Nein. Und wenn ich dir verzeihe, was du über Mickey Mouse gesagt hast? Also gut. Wenn du mir das verzeihst, spreche ich über Shizumat. Unter einer... Nämlich? Du musst mich auch in die Mysterien von Mickey Mouse einweihen. Ich werde mich bemühen. Wir sprachen noch von Zamis, dem Nachwuchs. Er muss seinem Namen Ehre machen. Mehr verlange ich nicht. Darf er seinen Beruf frei wählen? Ja. Keine Sonderwünsche deinerseits? Doch. Welche? Dass er eines Tages diesen verdammten Planeten verlassen kann. Wenigstens er. Der Winter brachte überraschend klare Nächte. Und wir verfielen auf den Gedanken, einen Holzstoß für Signalfeuer zu errichten, der sofort entzündet werden könnte, sobald eine Beobachtungskapsel, gleich ob Drak oder Irkman, Feirin 4 umkreiste. Eine lächerlich geringe Chance. Aber wir opferten ihr den größten Teil unseres Holzvorrats. Mehrmals in jeder Nacht stand einer von uns auf, um den Himmel nach Sternen abzusuchen. Die Tage verbrachten wir damit, das Eis vom Haufen zu hacken. Es nützte nichts. Eines Tages ging uns das Holz für den Herd aus und der Signalstoß wanderte Scheit für Scheit in die Höhle zurück. In dieser Zeit saß Jerry bei oft niedergeschlagen in seiner Ecke und starrte in die Flammen, während seine dreifingerigen Hände mit einer Art Medaillon spielten, das er um den Hals trug. Manchmal schloss er dabei die Augen und murmelte etwas auf Drak. Evan Contine Shizumat Ova on Minzienrebonmagadrat. Das ist mein Zent Itra, was du deine Bibel nennst. Die Bibel ist ein Buch. Mit Seiten zum Umblättern. Das Zentitra auch. Das kleinste Buch, das ich je gesehen habe. Man wendet die Seiten mit einer Nadel. Siehst du? Hier. Nimm. Und geh vorsichtig damit um. Mhm. Das ist Drak. Was hast du gedacht? Brooklyn Slang? Schon klar, nur ich kann es nicht lesen. Entschuldige. Du sprichst unsere Sprache inzwischen so gut, dass ich ganz vergessen hatte. Soll ich dir unsere Schrift beibringen? Warum? Damit ich euer Zent Itra lesen kann? Hast du sonst was Dringendes vor? Natürlich nicht. Wer hat es geschrieben? Viele. Alle großen Lehrer. Shizumat? Auch. Jerry, warum hast du das Ding heute Abend rausgeholt? Weil mir heute zum ersten Mal klar wurde, dass sie uns vielleicht nie finden. Zamis wird hier geboren werden. Das Zent Itra hilft mir, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Zamis? Wie lange noch? Bald. Jerry, Bitte bring mir bei, wie man das Zentitra liest. Bewahr es hier drinnen auf. Ich soll es behalten? Ja, während du lesen lernst. Das macht jeder Schüler so. Ja, aber das ist bestimmt wertvoll, wenn ich es verliere. Du verlierst es schon nicht. Jerry, ich weiß wirklich nicht, ob der die Ehre... Du bist doch sonst nicht für große Worte. Du hast die Jeribalinie auswendig gelernt und mir damit die höchste Ehre erwiesen, die wir kennen. Dein Vortrag war völlig fehlerfrei und hat mich sehr bewegt. Und jetzt, wenn es dir recht ist, erkläre ich dir unsere Schriftzeichen. In dieser Nacht lernte ich die 50 Buchstaben und Laute des Drak-Alphabets sowie die 9 hohen Formeln, die den Schlüssel zum Zentitra bilden. Das Holz ging langsam zur Neige und immer noch wollte der Winter nicht weichen. Jeribah wurde von Tag zu Tag schwerfälliger und sehr elend. Mir fiel daher fast die ganze Arbeit zu. Und eines Morgens, als ich gerade Äste bündelte... Jerry! Jerry, was ist? Ich bin ja bei dir, Jerry. Was hast du? Stimmt was nicht? David. Samis. Etwas ist... nicht in Ordnung. Wie kann ich dir helfen? David. David, du musst schwören. Was? Was soll ich schwören, Jerry? Samis muss nach Draco. Bring ihn vor das Archiv unserer Familie, du. Du musst es tun. Für mich. Wie meinst du das, Jerry? Das hört sich ja an, als ob du... Ich sterbe, David. Jerry, komm. Samis. Samis. Ist die 200. Generation. Sehr wichtig, verstehst du? Quatsch, keine Opern, du und sterben. Bitte, bitte, David. Bringt's. Haben Sie die Geschichte unserer Familie bei? Und das Buch Zentitra. Hör auf, so zu reden. Reiß dich zusammen. Kämpf doch, Kislore. Der Boden war noch immer vereist. Ich musste Jeribah unter einem Hügel von Steinbrocken begraben. Einen ganzen Tag brauchte ich dazu. Dann setzte ich mich ans Feuer und versuchte, mich im züngelnden Widerschein der Flammen zu verlieren. Flammen? Hölle? Ich lachte. Kinderglaube, Narrengeschwätz. Die Hölle ist kalt. Kalt und einsam. Das hatte Feirin 4 mich gelehrt. Und was mache ich nur mit dir? Wie behandelt man Drak-Säuglinge? Was weiß ich von euch? Nicht mal Säuglinge stimmt, ihr Drak seid ja keine Säuger. Alles, was man mir über euch beigebracht hat, war, wie man euch tötet. Du, Jerry, was hast du mir da eingebrockt? Über Gott und die Welt hast du geredet mit mir. Warum nicht über Babypflege auf Drak? Wünschst du, unterhalten zu werden? Gut. Was hältst du davon, wenn ich dir deinen Stammbaum beibringe? Irgendwann musst du das Zeug ja doch in dich reinfressen. Ich hab's auch getan und ich bin kein Drak. Pass auf. Du trittst vors Archiv und sagst Folgendes. Ich stehe vor dir. Ich, Zamis, aus dem Geschlechte Jeribah, geboren aus Shigan, dem Jagdflieger. Ach, der war ein Jagdflieger. Das kannst du glauben. Einmal traf er auf einen Irkman Kislore namens Devich, der rasierte ihm die Schwanzfedern ab. Aber ehe er ausstieg, schickte er seine Kiste noch auf Kollisionskurs. Okay, lassen wir es. Wo war ich stehen geblieben? Ich stehe vor dir, ich, Zamis. Aber du kriegst nie dein Wahlrecht, wenn du das Zeug auf Englisch lernst. Gib acht. Naata nu enta va Zamis zea dos Jeriba este va Shigan. Eine Feirin 4 Woche lang, glaubte ich, das Kind werde nicht durchkommen. Es lehnte alle Nahrung ab und verlor ständig an Gewicht. Dabei fühlte es sich aber wohl und schien kräftiger zu werden. Am 8. Tag krabbelte es durch die Höhle, am 9. konnte es stehen, am 11. laufen. Und am 15. endlich wollte es zum ersten Mal essen. Nun begann auch sein Verdauungsapparat zu arbeiten. Und ich begriff, dass Drakbabys die praktischsten aller Kinder der gesamten Galaxis sind. Sie zehren in der ersten Zeit von ihrem Speck. Als das Tauwetter einsetzte, konnte Zamis sprechen. Bill! Bill! Hier draußen bin ich, Zamis. Ich mache Holz. Bill! Bill, schau! Hast du wieder irgendein Tier entdeckt, oder was? Nicht dir, Bill. Bitte, du zeig eine Hand. Meine Hand willst du sehen? Meinetwegen, hier. Bill, schau. Hand Bill. 1, 2, 3, 4, 5 Finger, ja? Oh, du kannst schon bis 5 zählen. Ja, Bill. Jetzt schau. Hand Samis. 1, 2, 3. Ja, Samis. 4, 5. Wo 4, 5? Sieh mal, Samis. Ja, Bill? Samis, du bist ein Drak. Draks haben nur 3 Finger an jeder Hand. Ich bin ein Mensch, ich hab 5. Bill, 4, 5 wachsen noch? Samis, du und ich, wir sind unterschiedlich. Andere Lebewesen, verstehst du? 4, 5 noch wachsen? Nein, du bist ein Drak, wie dein Erzeuger. Drak? Was ist Drak? Ich will versuchen, es dir zu erklären. Also, dein Erzeuger... Erzeuger? Was ist Erzeuger? Schau, Samis, jeder kommt doch irgendwo her. Ich hatte eine Mutter und einen Vater und die haben mich gemacht. Ich will sagen, meine Mutter und mein Vater... Du Mutter und Vater? Ich auch Mutter und Vater? Nein, Samis, eben nicht. Dir fehlt die Mutter oder der Vater, ganz wie du willst. Draks haben nur einen Erzeuger, klar? Klar. Ich Drak, du Mensch. Genau. Und dann woher kommt Drak? Samis, du siehst, dass ich größer bin als du, ja? Ja, Bill. Gut. Dein Erzeuger war auch ungefähr so groß wie ich. Er hieß Jerry Bashigan. Jerry Bashigan war wie du. Er hatte auch nur 3 Finger an jeder Hand. Und auch sonst. Eben meine Krötenvisa. Ja, was soll's. Jedenfalls bist du in seinem Bauch gewachsen. Verstehst du? Bauch? Wie da drinnen wachsen, Drak? Samis, ich will verdammt sein, wenn ich das weiß. Ein solches Kind aufzuklären, darauf war ich nicht vorbereitet. Der Sommer kam, Samis lernte Schlangen zu jagen, zu häuten und zu räuchern. Außerdem richteten wir uns in einer Verzweigung der Höhle eine Art Badestube ein. Bill, warum verfault eigentlich geräuchertes Fleisch nicht? Kann ich nicht genau sagen. Hab's wahrscheinlich mal irgendwo gelesen. Bill, was ist Lesen? Das ist, wenn ich da sitze und das Zentitra studiere. Steht das im Zentitra, dass Räucherfleisch nicht verfault? Nein, das sind andere Bücher. Hast du noch andere Bücher? Ich hatte welche, bevor ich auf diesen Planeten kam. Warum bist du auf diesen Planeten gekommen? Dein Erzeuger und ich, wir sind beide zusammen über Fairin 4 abgestürzt, im Krieg. Wahrscheinlich haben wir uns beide gegenseitig abgeschossen. Warum führen Drak und Menschen Kriege? Oh, Samis, frag mich was Leichteres. Es hat mit der Besiedlung neuer Welten zu tun. Beide Rassen breiten sich aus und beide Rassen erforschen und besiedeln seit langer Zeit unbewohnte Planeten. Dabei sind sie dann irgendwann aufeinander geknallt und seit der Zeit knallt's unentwegt weiter. Hm. Bill? Ja, Samis? Was ist ein Planet? Darüber unterhalten wir uns heute Abend. Komm jetzt raus. Bill, was hast du da? Da unten. Wo? Ach so. Aber Samis, das habe ich dir doch schon erklärt. Ich bin ein Mensch. Haben alle Menschen da unten sowas? Die Hälfte. Und die andere Hälfte? Die hat da nichts, beziehungsweise was anderes. Und wozu braucht ihr das? Puh. Unter anderem zum Entleeren der flüssigen Abfallprodukte. Unter anderem? Wozu noch? Ich klärte ihn auf, so gut es ging. Wenigstens über die Menschen. Samis betrachtete sonst jedes meiner Worte als Evangelium. Diesmal aber, ich sah es ihm an, war er überzeugt, ich flunkere. Zu unwahrscheinlich klang das für ihn. Der Sommer ging, der Winter begann mit Sturm und Schneegestöber. Ich nahm Zamis mit in den Buschwald oberhalb der Höhle und hielt seine Hand, als wir vor dem Steinhügel standen. Bill, ist das hier das Grab meines Erzeugers? Ja. Bill, was soll ich jetzt fühlen? Wie meinst du das, Zamis? Ich sehe, dass es dich traurig macht, hier zu stehen. Ich glaube, du willst, dass ich was Ähnliches spüre. Nein, Zamis. Ich will nicht, dass du traurig bist. Ich wollte dir nur zeigen, wo das Grab ist. Kann ich jetzt gehen? Ich möchte nicht, dass mir die Seife wieder anbrennt. Geh nur. Ich komme bald nach. Ja gut. Bis nachher. Na, Jerry, was hältst du von ihm? Er hat Holzasche benutzt, um das Fett von den Muschelschalen zu reiben. Dann hat er Wasser dazu gegeben. Fett und Asche. Noch am selben Tag haben wir angefangen, Seife zu sieben. Der erste Riegel war zwar wie ein Reibeisen, aber Zamis verbessert das Gemisch ständig. Zamis ist in Ordnung, Jerry. Wenn ich wüsste, wie ich ihn von diesem verdammten Planeten wegkriegen könnte. Bill! Bill! Ja, Zamis, was ist los? Ich habe etwas gesehen. Über dem Meer. Du meinst auf dem Meer? Nein, darüber. Du meinst in der Luft? Ein Vogel? Was ist ein Vogel? Ein Tier, das fliegen kann, aber hier auf Fyren 4 gibt es keine Vögel. Wenigstens habe ich bis jetzt noch keine gesehen. Zamis, wie sah das Ding aus? Ich weiß nicht. Es war so schnell verschwunden. Hast du es hören können? Eine Art Dröhnen vielleicht? Dröhnen? Nein, der Sturm, weißt du? Ja, natürlich, der Sturm. In welche Richtung ist es geflogen? Dorthin, landeinwärts. Wollen wir nachsehen, wo es jetzt ist? Nein, Zamis, du weißt nicht, wie hart der Winter sein kann. Wir würden in ein paar Tagen erfrieren. Was wir dazu brauchen, ist vor allem ein Zelt. Was ist ein Zelt? Ja, so eine Art Höhle zum Mitnehmen. Wir müssten es uns aus Schlangenhaut machen. Dann Rucksäcke und Stiefel, feste Stiefel. Zamis machte sich ans Zelt und ich versuchte, die Schuhmacherkunst neu zu entdecken. Als ich das erste Paar Stiefel für Zamis fertig hatte, brauchte er schon wieder neue. Er wuchs fast zusehends. Zamis las jetzt oft im Zend Idra. Bill, du hast mir gesagt, dass die Menschen untereinander verschiedene Sprachen sprechen. Und wie verstehen sie sich dann? Sie setzen Dolmetscher ein. Eben Leute, die zwei Sprachen beherrschen. Und du und ich, wir sprechen Englisch und Drak. Sind wir Dolmetscher? Wir könnten es sein, wenn Draks und Menschen sich zu Gesprächen bereit finden würden. Aber vergiss nicht, die beiden Rassen führen Krieg. Wie kann der Krieg je enden, wenn sie nicht miteinander sprechen? Vielleicht tun sie es. Irgendwann. Ich glaube, es würde mir Spaß machen, den Krieg beenden zu helfen. Glaubst du, dass wir auf der anderen Seite vom Wald einen Raumflugstützpunkt finden werden? Ich hoffe es. Und wenn ja, kommst du dann mit mir nach Draco? Da dürften einige Leute was dagegen haben. Zum Beispiel die Militärbosse. Bei uns und bei euch. Und deine Familie. Denk an meine Worte. Du bist Drak, ich bin Mensch. In diesem Teil des Universums bedeutet das einen Trennstrich. Das Eis schmolz. Wir machten uns marschbereit. Zamis schulterte seinen Packen mit entschlossenem Ruck, trat ins Freie und schaute hinaus aufs Meer. Woran denkst du, Zamis? Dass ich das alles hier vielleicht nie mehr sehen werde. Diese trostlose Landschaft? Sie wird mir fehlen. Ich merke es jetzt. Warum wird sie dir fehlen? Ich habe eine Menge gelernt. Mein Leben hat sich hier abgespielt. Nur sein Anfang, Zamis. Du hast den größten Teil deines Lebens noch vor dir. Komm. Warum diesen Weg, Bill? Er führt zu einer bestimmten Stelle im Wald. Ich dachte, du möchtest vielleicht Abschied nehmen. Nein, Bill. Verzeih mir, aber das Grab war für mich immer nur ein Haufen Steine. Ich will nicht, dass sich das ändert. Ich käme sonst niemals von hier los. Ich weiß nicht, ob du mich verstehst. Ich denke schon. Geh voraus, ich komme nach. Was hältst du von Samus Jerry? Er ist dir und mir inzwischen über den Kopf gewachsen. Sicher ist es gut so. Ja, auch ich habe hier eine Menge gelernt. Und auch mir wird das alles fehlen. Die Höhle, dieser Platz. Ja, das wär's wohl. Entweder wir schaffen's bis Draco oder wir gehen drauf. Edeva San, Jerry war. Goodbye, Jerry. Hinter dem Buschwald stieg das Land sanft an. Dann begann die Ebene. Diese endlos weite Ebene, bedeckt mit Purpurkraut, das unsere Stiefel violett färbte. 2 Wochen später... Samis! Samis, hörst du das? Musik! Sphärenklänge! Mozart! Scheiße, Matt! Was ist das? Unsere Rettung, Samis! Wir haben richtig spekuliert. Da vorne muss ein Stützpunkt sein. Das war eine Düsenmaschine! Aber ich habe nichts gesehen, Bill! Diese Biester fliegen schneller als der Schall, Samis. Wenn du guckst, sind sie schon weg! Ob man uns entdeckt hat? Wahrscheinlich nicht. Aber die Kiste war im Landeanflug. Los, Samis, Endspurt! Bill! Was ist denn noch, Samis? War es ein Drahtschiff oder ein Menschenschiff? Ach, verdammt, daran habe ich noch gar nicht gedacht. Das ist ja egal, spielt keine Rolle. Nach Draco kommst du so oder so. Du bist Zivilperson. Und wenn das da vorne ein Drakhafen ist, kriegst du sogar einen Gratisflug. Ja, und du? Was wird dann aus dir? Kriegsgefangener. Mensch, ich kann perfekt Drak. Die setzen mich vielleicht als Dolmetscher ein. Also keine Sorge. Für Schütt gehe ich schon nicht. Schließlich gibt es auch die interplanetarischen Konventionen. Los, komm, vorwärts. Ja, los, wo bleibst du denn? Jetzt komm! Oh, oh. Oh. Bill, was ist passiert? Oh, Mensch, mein Bein, oh, verflucht. Was verletzt? Gebrochen wahrscheinlich. Hier, unter der Pflanzenschicht ist ein Loch offenbar vom Regen ausgespült. Verdammt. Samis. Du musst jetzt alleine weitergehen. Was, und dich zurücklassen? Kommt nicht in Frage. Sieh zu, dass du den Stützpunkt erreichst und schick mir einen Rettungstrupp her. Ich könnte dich tragen. Ach, damit keiner von uns beiden ankommt, wie? Kieselohle. Wenn schau ab, sage ich dir. Sorg dafür, dass sie mich hier wegholen. Na gut. Ich lasse dir den Proviant hier unter das Zelt. Aber jetzt versorge ich dein Bein. Ja, na gut. Nein, du brauchst eine Schiene dazu. Nimm die Zeltstangen. Samis riss eine Zeltplan in Streifen und verknotete sie zu Schlingen. Als ich den ersten Ruck spürte, fiel ich in Ohnmacht. Wie lange ich so ohne Bewusstsein gelegen habe, weiß ich nicht. Aber als ich die Augen öffnete, sah ich etwas, das ich seit ewigen Zeiten nicht mehr gesehen hatte. Das Gesicht eines Menschen. David! Leutnant David! Grüß und was? Das hat noch gefehlt. Anständige Leute mit Drack anquatschen. Ich bin Hauptmann Griffin, der Stabsarzt. Wo bin ich hier? Na, wofür hältst du das, Mann? Für eine höhere Töchterschule? Sie liegen im Schiffslazarett der Star Arrow, David. Wie fühlen Sie sich? Und wenn Sie mich schon fragen, vollgetankt mit Drogen bis Oberkante Unterlippe. So ungefähr ist es auch. Sie waren in einem ziemlich bescheidenen Zustand, als das Forscherteam Sie hier anschleppte. Hey, Moment mal. Forscherteam? Kommt ja aus dem Moospot, der Kerl. Die Vereinigten Erdstaaten und der Rat von Draco haben eine gemeinsame Kommission gebildet, David. Sie überwacht die Kolonisation neuer Planeten. Der Krieg ist vorbei. Vorbei? Ja, leider. Und wo ist Samis? Wer? Jerry Bart Samis, der Drack, mit dem ich zusammen war. Das gibt er auch noch einfach so zu. Pfui Teufel. Davon weiß ich nichts. Ist bei seinesgleichen, wo er hingehört, der gelbe Stinker. Samis ist ein Drack. Ja, ja, wie Sie meinen. Jetzt ruhen Sie sich erst mal aus. Kann ich Samis sprechen? Ja, Sie haben Nerven. Wir befinden uns auf dem Rückflug zur UST-Basis Delphi. Ihr Drack ist vermutlich längst unterwegs in seiner Heimat. Also, ich sehe in einer Stunde wieder nach Ihnen. Sauberer Erdenbürger. Kriech den Krötenfressen glatt in den Arsch. Wie schön, wieder unter Menschen zu sein. Oft und oft, auch später, als ich die Abmusterungsformalitäten auf Terra erledigte, tasteten meine Finger nach dem Zent Itra, das nicht mehr an seinem Platz hing. Was war aus Samis geworden? Die Raumfahrtbehörde der UST kümmerte sich nicht darum und die Drak-Ämter gaben keine Auskunft. Ich bekam 48.000 Credits rückständigen Solz ausgezahlt. An Geld fehlt es mir also nicht. Um auch eine Beschäftigung zu haben, arbeitete ich als Übersetzer für einen Verlag, der es sich zur Aufgabe gestellt hatte, den Drax unser Kulturgut zu vermitteln. Nimm die Zurats hoch, Kislode. Nun Geff, Sheriff, Teng, Teng, Teng, Teng. Ich kündigte bald wieder. Irgendetwas nicht in Ordnung, Mister? Brauchen Sie Hilfe? Nein, danke. Na, sagen Sie, kennen Sie sich mit Sternen aus? Stern? Sie meinen Sternbilder und so? Ja. Sehen Sie da oben zwischen Polarstern und Deneb? Das sind die Cepheiden, nicht wahr? Ich glaube. Der mittelste von ihnen heißt X Cygni. Wenn Sie es sagen. Die Sonne der Drax. Hören Sie, Mister, ist mit Ihnen wirklich alles in Ordnung? Ja, ja. Nur noch eine Frage. Wo liegt der nächste zivile Raumhafen? In Salina. Ungefähr eine Stunde Fahrt. Ja, danke. Um es kurz zu machen, es gelang mir, nach Draco zu reisen. Allerdings verschlang der Flug dorthin fast meine gesamten Rücklagen. Das Freundschaftsabkommen gab mir das Recht, diese Welt zu besuchen. Einmal angelangt, war es kein Problem mehr, den Jerrybar-Besitz zu finden. Die Schwierigkeit bestand darin, ihn zu betreten. Die Wache hatte ein perfides System von Hinhaltetechnik ausgeklügelt, das nur mit Schmiergeldern zu durchbrechen war. Eines Tages, ich hatte schon fast alle Hoffnung aufgegeben, öffnete sich mir das große metallene Tor. Sind Sie der Irkman, der Jeriba Zamis sprechen will? Zamis muss ihn doch von mir erzählt haben. Ich bin Bill Devich. Ich bin Iston Nef, verschwistert mit Jeriba Shigan. Mein Erzeuger Jeriba Gotich wünscht, Sie zu sehen. Folgen Sie mir. Aber ich wollte Zamis sprechen. Jeriba Gotich wird Ihnen sagen, was zu sagen ist. Er wartet im Felsengewölbe. Im Felsengewölbe? Ach ja, davon hat Jeremy erzählt. Ich meine Jeriba Shigan. Hier ist der Eingang. Bleiben Sie hier stehen, Devich, und warten Sie, bis Gotich Sie anspricht. Ich bringe dir den Irkman Devich, Gotich. Er soll näher treten, Nef. Sie haben gehört, was Gotich wünscht, Devich. Tun Sie, was er sagt. Sind also Jeriba Chigans Erzeuger? Dir gebührt hier nicht das erste Wort. Lass ihn, Nef. Devich, was wissen Sie über Jeriba Zamis? Und wie kommt es, dass Sie unsere Sprache im gleichen Tonfall sprechen wie mein Kind Jeriba Shigan? Ich habe Ihre Sprache von ihm gelernt. Sie kannten mein Kind? Wie ist das möglich? Hat Ihnen das die Friedenskommission nicht mitgeteilt? Ich hörte nur, dass Shigan bei den Kämpfen um Fairin IV umkam. Vor gut 4 Jahren. Was spielen Sie für ein Spiel, Irkman? Jeriba Shigan ist nicht umgekommen damals. Wir stürzten beide ab und lebten lange Zeit zusammen auf Fairin IV. Shigan starb bei der Geburt von Zamis. Ein Jahr später fand uns ein Forscherteam... Warum erzählen Sie mir das, Irkman? Wollen Sie meinen Einfluss für Handelskonzessionen nutzen? Oder was? Nein. Aber ich frage mich, und Sie sollten sich das auch fragen, warum man Ihnen Zamis Rückkehr verheimlicht hat. Es gibt keinen Zamis, Irkman. Die Jeriba-Linie ist mit Shigans Tod erloschen. Sagen Sie kurz, weshalb Sie wirklich hier sind. Gutich hat nicht den ganzen Tag Zeit für Sie. Ich bin also in Ihren Augen ein Lügner. Wie erklären Sie es sich dann, dass ich den Jeriba-Stammbaum kenne? Sie wollen den Jeriba-Stammbaum kennen? Wünschen Sie, dass ich ihn vortrage? Fangen Sie an. Nata nu enta wa, watsamis tsea dos jeriba, esteva shigan. Als ich nach 3 Stunden fertig war, kniete Gotich neben Nev am Boden und weinte. Ja, Irkman. Ja, Sie müssen Shigan gekannt haben. Und Sie sagen, dass er nicht der Letzte war, dass Tsamis geboren wurde? Ich weiß nicht, warum die Kommission Ihnen das verschwiegen hat. Aber wir werden das herausfinden. Die Jeribas sind eine einflussreiche Familie. Sowas verkürzt die Amtswege auch auf Draco ganz erheblich. Schon nach wenigen Tagen standen Nev und ich vor dem Repräsentanten der Friedenskommission, einem Drak namens Jostan Vrula. Woher haben Sie das, Irkman? Ich denke, die Unterschrift ist leserlich. Sie sagen also, dass Jeriba Gotich das hier verfasst hat? Und nicht zum ersten Mal, wenn Sie genau zugehört haben. Einen etwas höflicheren Ton, Irkman, wenn ich bitten darf. Hören Sie, Jostan. Sie besitzen sämtliche Daten über die Forschungsmission, die damals von Drax und Menschen gemeinsam auf Fairin 4 durchgeführt wurde. Wir versuchen herauszufinden, was mit Jeriba Tsamis geschah. Eston Nev, wollen Sie den Schild Ihrer Familie beschmutzen? Weshalb sehe ich Sie an der Seite eines Irkman? Jostan Vrula, ich rate Ihnen gut. Wenn Sie nicht wollen, dass Macht und Einfluss der Jeribas Ihnen den krummen Buckel zerschmettern, dann rücken Sie mit der Wahrheit heraus. Wo ist Jeriba Tsamis? Sie drohen mir also. Gut, Sie blasierte Schmalnase. Sie sollen die Wahrheit erfahren. Aber ich sage Ihnen, Sie werden diese Stunde verfluchen. Sie, Gotich und Ihr Irkman. Hier, nehmen Sie den Zettel. Er kostet mich meine Stellung, aber nehmen Sie ihn. Sie finden Jeriba Tsamis unter dieser Adresse. Fahren Sie hin, werfen Sie einen Blick auf ihn. Ich hoffe, Sie haben genug Tränen, um Ihren Kummer fortzuspülen. Und weshalb hat man ihn dorthin gebracht? Er lebte in dem Wahn, die Menschen zu lieben, Nev. Deshalb. Die Kolonie der Geisteskranken liegt weit vor der Hauptstadt. Überall begegneten uns Drax mit erloschenen Blicken, manche mit Schaum vor dem Mund. Jeriba Tsamis saß abseits, im Grünen, auf einer Bank. Er ist es. Bei Gott, er ist es. Sprechen Sie ihn an, Davic. Tsamis. Tsamis, kennst du mich noch? Wer bist du? Tsamis, kennst du mich nicht mehr? Ich bin Bill. Erinnere dich. Bill Davidge. Ich will auf mein Zimmer, bitte. Ich will auf mein Zimmer. Was haben Sie mit ihm gemacht, diese Verbrecher? Was haben Sie mit ihm gemacht? Gehirnwäsche, Elektroschocks, Drogen. Auch wir kennen das. Tsamis, gib mir deine Hand. Leg sie auf meine. Und erinnere dich. Hand. Finger. Ja. 1, 2, 3, 4, 5. 4, 5? Ja. Ja, Tsamis, ja. Bill. Ich habe dir gesagt, ich werde dich nie vergessen. Ein paar Wochen später kauerte ich an Jerrys Grab und befestigte ein paar Steine, die sich gelockert hatten. Dicht daneben erhob sich seit 4 Jahren der Steinhügel, unter dem Jerry Bagotich ruhte. Das Meer unten schäumte weiß unter grauschwarzem Himmel. Ich konnte nicht bei Ihnen bleiben, Jerry. Es ist schön dort. Verdammt schön. Aber ich musste wieder hierher kommen. Hallo, Tü. Hallo, Bill. Es ist also dein erstgeborener Tü? Ja, Bill. Das ist Hesni. Ich würde mich freuen, wenn du ihm alles beibrächtest, was er wissen muss. Den Cheriba-Stammbaum, das Zentitra und die Geschichte des Planeten Freundschaft, der früher Fairin 4 hieß. Ich will's versuchen, Ty. Hesni soll ein echter Djeriba werden. Wie geht es deinem Erzeuger Zamis? An den Umständen gemessen gut. Er lässt dich grüßen. Sag ihm, er soll diese verdammte Klimakapsel verlassen, den Doktor zum Teufel jagen und wieder hier in der Höhle leben. Ich werde es ihm bestellen, Bill. Brauchst du irgendwas? Ja, eine Flasche Whisky. Nein, keinen Whisky. Damit warte ich, bis Hesni hier seinen ersten Geburtstag feiert. In Ordnung, Bill. Mögen noch viele Tage dich gesund antreffen. Grüß Zamis von mir. Ich erwarte ihn in der Höhle. Er freut sich auf dich, Bill. Ja, Jerry. Es gibt wieder einen Hesni. Sein Kind wird Gotig heißen. Und dann kommt wieder ein Djeriba Shigan. Sie hörten Bruder Feind von Barry B. Longyear. Hörspielbearbeitung Hermann Motschach. Eine Produktion des Süddeutschen Rundfunks aus dem Jahr 1981. Die Personen und ihre Darsteller waren Djeriba Antje Hafen, Bill Davidge Wolfgang Weniger, Zamis Hedi Kriegeskotte, Gotig Rosemarie Reimann, Thü Elisabeth Auer, Neef, Jane Hempel, Jostan, Margarete Dobir und andere. Regie Andreas Weber-Schäfer.